Genau deswegen geschieht es, es ist kein Zufall, dass der Jude beschnitten wird, dass er seine Vorhaut abschneidet. Damit zeichnet sich die Opposition zur arischen Rasse, zur männlichen Keuschheit ab. Es ist darum nicht verwunderlich, dass dieses ganze Klima eines irrsinnigen Sexualismus vom Juden erzeugt wird als ein Mittel, den Arier zu degenerieren, ihn von seiner Bestimmung als polaren Halbgott abzulenken. Wenn wir in so weit zurückliegenden Zeiten die weißen Götter in Amerika antreffen, so sind sie ganz sicher von ihren schwarzen Schatten bis dahin verfolgt worden. 1642 erklärte der jüdische Maranne Antonio de Montesinos, in Wahrheit Aaron Levi Montesinos, der soeben von einer Reise durch Amerika zurückgekehrt war, dass er in Ecuador, in der Nähe von Quito, Eingeborene entdeckt hätte, die verschiedene jüdische Zeremonien und Riten praktizierten und sogar das Schema und Schächten kannten, das Abschlachten von Tieren. Das alles ist von dem berühmtesten Maranen von Antwerpen, Manuel Diaz Soreiro, mit richtigem Namen Mensa Ben Israel, in einem in spanischer und lateinischer Sprache geschriebenen Buch 1650 veröffentlicht worden. La Esperanza de Israel, die Hoffnung Israels. Er behauptet, dass der Prophet Daniel gesagt hat in 12,7, dass die endliche Erlösung beginnt, wenn die Zerstreuung des jüdischen Volkes vollkommen ist, nach allen Grenzen des Universums hin. Und jenes andere Buch, das Deuteronomium, behauptet in 28,64, dass die Zerstreuung weltweit sein müsse. Im 17. Jahrhundert glaubte Menzies, dass nur noch England fehle, damit sich die Prophezeiung erfülle. Von dieser Insel sind die Juden 1290 ausgewiesen worden und Menasse wandte den Namen Angleterre in der strikten Bedeutung des französischen Ausdrucks Winkel der Erde an. Wenn sie einmal dorthin zurückkehren würden, hätte sich der Kreis geschlossen, um die Erscheinung des Messias und sein Reich über das ganze Universum möglich zu machen. Cromwell half Menasse, und wenn die Juden auch nicht offiziell aufgenommen worden sind, so konnten sie doch eindringen und sich der Stadt bemächtigen, ohne dass man ihnen die hohen Steuern anderer Länder auferlegte. Die Juden haben Drake finanziert. England, Angleterre, streckte die Fühler seines wirtschaftlichen Imperiums über die ganze Welt aus und konnte Holland, Spanien und Portugal verdrängen. Es war also England, das letztlich das Schließen des Kreises ermöglichte, indem es Palästina an Judäa übertrug. Ein sonderbares Detail unter den bedeutenden Juden maranischen Ursprungs. Im London des 17. Jahrhunderts tritt Salomon da Costa Atias als Gründer der jüdischen Gemeinschaft des British Museum hervor. Diesen Namen finden wir unter den spanischen und portugiesischen Maranen wieder. Somit ist es gut möglich, dass mein Jugendfreund, der chilenische Schriftsteller Anwar Atias, Guillermo Atias, nicht arabischer, sondern jüdischer Herkunft war, obschon er das selbst gar nicht gewusst haben mag. Also hatte jenes Mädchen, das an den Hängen des Berges San Cristobal vor vielen Jahren ausrückte, weil es glaubte, einen Syrier-Palästinenser neben sich zu haben, wahrhaftig keinen Grund, so davon zu rennen. Bestätigt werden diese Vermutungen durch die Neigungen von Guillermo Atias und seinen Brüdern, einer von diesen ein hoher Funktionär in der chilenischen kommunistischen Partei. Auch Guillermo gehörte dazu und als er nach dem Militärputsch im Jahre 1973 Chile verließ, fand er gute und hilfreiche Aufnahme in Frankreich, wo er noch kurz vor seinem Tode begann, Vorlesungen an der Sorbonne zu halten. Für einen richtigen Araber ist es sehr schwierig, Marxist zu sein und den Interessen der großen jüdischen internationalen Verschwörung zu dienen. Sein Blut verbietet es ihm, obwohl er auch Semit ist, weil es nicht ausschließlich und endgültig dem Prinzen der Finsternisse zu Diensten steht. In der ersten Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion, die von Sergei Nilus 1905 in Russland herausgegeben wurden, schreibt dieser im Nachwort: Laut den Archiven des geheimen Zionismus haben seine Führer vom Jahre 929 vor Christus an damit begonnen, theoretisch ein Programm für die Eroberung des gesamten Universums durch Zion zu planen. Das Projekt ist genauestens in allen Details geprüft und im Laufe der Zeit von besonders dafür geeigneten Männern vervollständigt worden. Besagte Weisen beschlossen, die Welt zu erobern mittels der Schleue der symbolischen Schlange, deren Kopf die eingeweihten Juden und ihr Körper das Volk darstellen sollten. Diese Verschwörung ist sogar vor der eigenen jüdischen Nation geheim gehalten worden. Diese Schlange ist in die Herzen derjenigen Länder eingedrungen, denen sie begegnete. Sie hat die gesamte nicht-jüdische Macht jener Staaten verschlungen. Es ist vorausgesagt worden, dass die Schlange ihr Werk weiterführen muss, den vorhergesehenen Plan genau erfüllend, bis sich der zurückzulegende Weg durch die Rückkehr des Kopfes nach Zion geschlossen hat. Das heißt, solange die Schlange ihren Ring um Europa nicht geschlossen hat und, wenn dies geschehen, danach die ganze Welt umfasst. Sie muss diese Aufgabe zu Ende führen und danach trachten, die anderen Länder und Kontinente zu unterjochen mittels der wirtschaftlichen Eroberung.